1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch heute wieder zunächst unter uns hier bei 1 Live und um 1:15 ungefähr kommt das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz einfach anrufen 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und es geht los mit Daniela und Daniela ist 22. Guten Morgen, Daniela. Guten Morgen. Daniela, um was geht's bei dir? Ja, also eigentlich ging es um das Thema von gestern, das um Verzeihung bitten. Ja. Und zwar, hätte ich mir gewünscht, dass ich das noch machen könnte bei meinem Vater. Der hat Suizid begangen. Was hat er? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hat er sich das Leben genommen. Genau, richtig. Bitte? Und eben auch ohne irgendwie vorher irgendwas anzukündigen oder irgendwie, also wir waren halt nicht darauf vorbereitet und ich war damals 12. Wie hat er sich denn das Leben genommen? In der Badewanne hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten, also nicht irgendwie so ein Versuch, sondern wirklich schon, also ne, so, dass das eben, auch wirklich wollte und er war eben auch aus dem Pflegebereich und wusste eben auch, dass er so, ja, keine Chance hatte zu überleben. Achso, er war Krankenpfleger vom Beruf? Ja. So in der Richtung und wusste genau, Bescheid, was er da macht. Wer hat ihn denn damals gefunden? Meine Mutter hat ihn gefunden. Ich war damals in der Schule, er hat das Vormittag gemacht und ja. Wie viele Kinder gibt's noch? Ich habe noch eine Schwester, die ist 10 Jahre jünger als ich, oder fast 10 Jahre, 9,5 Jahre ist sie jünger als ich und Da war die, ist das auch das Kind deines Vaters? Genau, da, ja, die war damals 2. War die ganz klein? Genau, ja, also sie weiß davon eben auch gar nichts mehr. Warum hat dein Vater sich das Leben genommen? Also er war ganz starker Alkoholiker und hat eben auch so Drogenprobleme gehabt und hatte dann noch eine Krebserkrankung bekommen und auch beruflich eben viel Stress und aber es war ja auch ein ganz junger Mann noch, ne? Wahrscheinlich, ein recht junger Mann noch. Wie alt war er? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht, also Mitte 30 war er. Ja. Ja, und das Hauptproblem damals war eigentlich, dass wir noch einen Streit hatten vorher. Mhm. Einen Tag vorher, genau genommen. Und um was ging es da in dem Streit? Ja, also das Problem war eigentlich so immer, dass er eben, wenn er eben betrunken war oder eben unter Drogen stand, dass er dann eben auch immer zu uns gekommen ist, also zu meiner Mutter und mir hauptsächlich, und hat dann immer versucht zu reden und wollte irgendwie klären, warum er das macht und warum wer dann alles Schuld haben könnte dafür und dass er eigentlich nicht selber dafür was kann. Da habe ich eben gesagt, dass er kein guter Vater für uns ist und dass ich eben nicht möchte, dass er meine Schwester so damit reinzieht und eben anfängt, ihr auch sowas zu erzählen und eben sie auch so stört eben in ihrer Entwicklung und so. Mhm. Und dann habe ich ihm eben gesagt, dass das eben, dass sowas kein guter Vater machen würde. Und womit du auch recht hattest. Ja, schon, aber heute denke ich eben, also hätte ich damals irgendwie anders reagiert, vielleicht wäre es auch anders gekommen. Okay. Also hätte man ihm irgendwie helfen können. Du glaubst, dass deine Reaktion ausschlaggebend war für die Selbsttötung? Also ich denke nicht, dass es so der einzige Auslöser war, aber ich denke schon, dass es auch ihm noch verdeutlicht hat, wie schlimm seine Situation ist allgemein. Mhm. Also er hat ja auch versucht, sich Hilfe zu holen, aber hat eben das alles nicht geschafft. War er denn die ganze Zeit, solange du zurückdenken kannst, war er da Alkoholiker? Schon. Also ich habe mit meiner Mutter mal drüber gesprochen und sie hat gesagt, das fing also an, da war ich noch nicht auf der Welt. Also damals war es aber eben noch nicht so schlimm. Also es hat sich eben mit den Jahren immer weiterentwickelt. Mhm. Und du sagtest, es gab auch eine Krebserkrankung. Was war das für eine Erkrankung? Ja, das war gar nicht so dramatisch. Also er hatte eben gesundheitlich Probleme und das war nachher auch alles gutartig. Also das wäre nicht das Problem gewesen. Ach so, also das hatte man im Griff. Das hatte man im Griff und das war nicht das Problem. Das hätte man irgendwie bekommen können. Also das war damals auch am Anfangsstadium und weißt du, ich habe spontan gerade ganz anders gedacht. Eigentlich hätte ihn das aufrütteln müssen, wenn seine junge Tochter von 12 Jahren ihm so etwas sagt. Eigentlich hätte es das bewirken müssen. Ich bin ganz sicher, dass da so viel zusammenkam, dass deine kleine Äußerung, die du da getan hast, überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Naja, man fragt sich natürlich schon immer so, wieso gerade so eine Lösung? Also ich meine, es hat ja irgendwie... Was ich schon verstehen kann, ist, dass du hast jetzt so deinen Vater in Erinnerung, dass ihr das letzte Mal, als ihr miteinander gesprochen habt, gestritten habt. Ne? Ja. Das verstehe ich. Das würde mir auch leid tun und würde mir auch zu schaffen machen. Ich glaube aber keineswegs, dass du da irgendwas angestoßen hast noch. Das hat sich ganz lange in dem vorbereitet. Deine Mutter war doch sicherlich auch überrascht darüber damals, dass er das getan hat, oder? Ja, total. Also sie wurde eben danach eben auch sehr depressiv und hat dann eben auch... Ja, siehst du mal, sie war ein Erwachsener. Funktioniert nur noch. Ja, sie war ein erwachsener Mensch und sie hat das auch nicht beobachten können. Wie hättest du denn das ermessen können, dass du da vorsichtig mit ihm umgehen musst und so weiter? Hat er einen Brief hinterlassen? Nee, gar nicht. Gar nichts. Also, ja. Kommt denn... Ich meine, es ist dein Vater und es ist sehr schlimm, dass dein Vater tot ist. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber neben diesem kleinen Schuldgefühl oder vielleicht auch für dich großen Schuldgefühl, hast du nicht manchmal auch ein bisschen Zorn auf ihn, dass er euch hat alleine gelassen? Ja, also das ist so ein ganz ambivalentes Gefühl, weil einerseits muss ich sagen, bin ich auch erleichtert, dass er weg ist, einfach auch meiner Schwester zuliebe, weil sie jetzt natürlich nichts mehr weiß und meine Mutter spricht gar nicht von ihm. Und ich erzähle ihm das, was ich eben glaube, was ihr eben gut tut. Ne? Also er hat ja auch gute Seiten, also so ist das nicht. Und die erzähle ich ihr eben und somit hat sie ihn eben auch so bei sich und kann sich eben auch so mit ihm identifizieren, weil ihm ja sonst der andere Teil einfach fehlen würde in ihrem Leben und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und er hatte ja auch wirklich gute Seiten an sich und das versuche ich ihr eben zu vermitteln und später werde ich ihr dann irgendwann erzählen, wie das dann noch war. Ja. Weißt du, auch wenn du jetzt so traurig darüber bist, dass ihr gestritten habt, ich finde, man muss auch sehr berücksichtigen, dass du ein Kind noch warst. Das hätte sicher auch noch ein größeres Gewicht, wenn du schon eine erwachsene Frau gewesen wärst. Aber du warst ein Kind und du hast ja auch sehr unter der Situation gelitten. Und du hast ja auch letztendlich nicht ihm böse gewollt, sondern du hast dich für deine Schwester eingesetzt. Ja, aber es bleibt natürlich trotzdem immer noch so diese Gedanken, was wäre wenn und hätte man das irgendwie anders machen können. Und du bestimmt nicht, Daniela. Wenn deine Mama das wohl nicht geschafft hat. Naja, also ich habe dann mich eben auch so ein bisschen informiert und das ist dann ja auch so dieser Co-Alkoholismus, ne, der dann da so ganz... Ja. Aber dann weißt du auch, wie schwer es ist, Alkoholikern zu helfen. Letztendlich können die sich nur selbst helfen. Ja, definitiv. Das weißt definitiv. Du, ne? Mhm. Ja. Und man kann ja, ich habe mich jetzt auch im Nachhinein eben viel darüber informiert und habe eben auch so mit anonymen Alkoholikern gesprochen. Und das hat mir eben auch echt geholfen, einfach so zu hören, dass das eben eine Krankheit ist. Mhm. Und damals konnte ich das eben nicht sehen. Sondern für mich war das eben mein Vater, der eben so böse ist und das alles schlecht macht in der Familie. Und jetzt kann ich das eben, ja... anders einfach sehen. Aber das finde ich ja auch schon mal toll, dass du hast von dir eigeninitiativ Kontakt zu den anonymen Alkoholikern aufgenommen? Ja, also das kam so zufällig. Also alles in meinem Leben passiert irgendwie so schicksalshaft. Und ich habe mal einen getroffen. Und der war auch so der Jahrgang meines Vaters und auch ganz lange Alkoholiker. Und der ist dann eben trocken geworden und hat dann so eine Gruppe auch geleitet. Und mit dem habe ich dann ganz lange mal geredet. Und der hat mir das dann eben auch erklärt, dass es eben nicht die Person ist an sich, die eben... Ja, genau. Das alles macht und ja, das hat mir echt geholfen. Wenn du hast ja gestern zu der Sendung angerufen, ich bitte um Verzeihung. Genau. Und da ist so ein Wunsch, dass du deinen Vater einfach um Verzeihung bittest, dass das letzte Gespräch eben nicht so schön verlaufen ist. Ja, genau. Also diese ganzen Vorwürfe, die ich eben auch gemacht habe, die auch teilweise berechtigt waren. Ja, schon, aber ich meine, ne, so von meinem jetzigen Stand her hätte ich das natürlich anders machen können. Klar, also, klar. Aber du musst dir ja auch verzeihen. Denn du musst dich ja auch in deine Lage versetzen und in deinen Horizont, den du damals hattest als Zwölfjährige. Gestern, ja, das stimmt. Gestern hat ein Anruf von was Schönes erzählt, das fand ich rührend. Die hatte in das Grab einen Brief mit einer Entschuldigung eingegraben. Ja, das habe ich auch gehört. Finde ich keine schlechte Lösung. Wenn man so ein Herzensbedürfnis hat, das vielleicht sogar so zu machen. Oder es am Grab, wenn man allein am Grab mal ist, auszusprechen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit für dich, um damit in den Frieden zu kommen für dich. Ja, vielleicht wäre das hilfreich, das stimmt. Ja. Ja. Ja, Daniela. Aber ich finde das gut, dass du mit den anonymen Alkoholikern gesprochen hast. Ja, also es hat wirklich geholfen. Es gibt ja eben auch diese Familiengruppen, eben für diese Angehörigen, und das war halt echt, also das war echt ganz gut damals. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe keinen schlechten Beigeschmack bei dem, was du mir erzählt hast. Dass du das persönlich so empfindest, verstehe ich, aber so von außen, objektiv gesehen, finde ich das sogar gut, was du damals gemacht hast. Ja, es ist natürlich immer so, man kann es eben nicht rückgängig machen. Genau, und überleg mal, vielleicht findest du für dich noch so einen Weg, doch noch so eine Entschuldigung irgendwie loszuwerden und auszusprechen ihm gegenüber. Ja. Ja. Daniela, alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Alles Liebe, mach's gut. Ja, du tschüss. Auch. Tschüss. Gut, tschüss. Ciao. Und ich bin verbunden mit Johanna und Johanna ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Johanna, um was geht's bei dir? Ja, ich bin ganz aufgeregt. Und zwar, es geht gerade ständig um Heime, Kinderheime, wo der Missbrauch stattgefunden hat. Und ich bin selber in einem Heim groß geworden. Von meinem dritten Lebensjahr bis zum 12. war ich in einem Heim bei Diakonissen und da war Gewalt an der Tagesordnung. Mhm. Also ich sage heute immer, ich hatte überhaupt keine Kindheit. Da haben mir damals die Kindheit gestohlen einfach. Und jetzt, wo alles immer so wieder berichtet wird, kommt alles auch wieder hoch. Gell? Was heißt Gewalt? Ihr seid geschlagen worden, du bist geschlagen worden. Ich bin geschlagen worden. Also gab es auch sexuelle Gewalt? Ja, aber nicht bei mir. Nicht bei dir, Gott Nein. sei Dank. Hm. Aber ich bin halt bei den Diakonissen, also mehr bei den Jungs dann halt. Hm. Aber von Seiten der Frauen, oder? Ja, von den Diakonissen, ja. Also die Frauen haben sich an den Jungs vergangen? Ja. Mhm. Habt ihr das damals mitbekommen? Bei einem, ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber da wollte ich eigentlich nicht so drüber reden, und weil mich das ein bisschen auffüllt. Ja. Und du bist auf jeden Fall über viele Jahre geschlagen worden. Ja, zum Beispiel, also wenn ich habe nachts mal geträumt und wir durften nachts im Schlafzimmer nicht reden. Und dann hat er mich aus dem Bett gezerrt, hat mich rausgezogen ins Wohnzimmer, hat mir die Kleider vom Leib gerissen und hat mich geschlagen. Dann hat sie mir mit dem Stock auf die Fußsohlen so lange geschlagen, bis sie blutig waren. Und dann musste ich die ganze Nacht in der Ecke stehen und durfte nicht mehr ins Bett. Hm. Und das war so eigentlich solche Dinge, so alles so demütigend, weil man immer nicht gewusst hat, warum man geschlagen wird. Ja, ja, und man konnte, wahrscheinlich habt ihr auch niemanden gehabt, wo ihr euer Herz habt ausschütten. Gar niemanden. Gar niemanden. Ja. Also wir durften, also wir waren ja nur in dem Heim, mhm. wir waren in der Heimschule, also da gab es eine Heimvolksschule, mhm. 4 Klassen in einem Raum, mhm. da sollte man auch was lernen, gell? Ja. Aber wir durften gar nicht raus aus dem Heim. Ich bin dann erst in der 9. Klasse, um den Abschluss zu machen, halt in die Stadt gegangen. Ach so. Mhm. Aber ansonsten hatten wir Schule im Heim. Und dadurch waren wir immer nur im Heim und durften gar nicht raus. Also diese Erinnerung ist für dich eine ganz schlimme Erinnerung an diese Kindheit dort. Ja, ja. Mhm. Ich sagte immer, man hat mir die Kindheit gestohlen. Also und das kommt alles jetzt hoch. Ich durfte noch nicht mal spielen. Mhm. Also ich habe noch nie einen Sandkasten von innen gesehen als Kind. So. Wir mussten immer, wenn wir draußen waren, 2 und 2 spazieren gehen. Also an der Hand halten und durften uns nicht dreckig machen und haben immer nur Schläge gekriegt, wenn wir uns dreckig gemacht haben. Also das ist so erschütternd, dass jetzt im Moment gerade diese ganzen Geschichten an den Tag kommen. Und ich glaube ja auch fast, dass da Tausende von Menschen betroffen sind. Tausende. Ja, und ich denke auch alle Heime, glaube ich, die damals in der Zeit waren. Ja, vielleicht nicht alle, aber Nonnen, nicht nur Diakonissen. Mm, ich glaube auch die staatlichen. Also ein hartes Regiment herrschte bestimmt überall. Ja. Vielleicht nicht überall gleich schlimm, das wollen wir mal hoffen. Wann hast du denn zum ersten Mal darüber gesprochen? Oh, lange nicht. Ich habe dann erst mal, als ich da rauskam, wollte ich davon gar nichts mehr wissen und wollte dir nur beweisen, dass ein Heimkind auch was werden kann. Und habe dann auf Umwegen, bin ich Krankenschwester geworden und so weiter. Und dann erst so, als dann noch mal ein Ereignis kam, also meine Schwester ist an Krebs gestorben mit 30, da kam auf einmal alles hoch, weil meine andere Schwester wurde dann auch noch ermordet und dann bin ich irgendwie zusammengeklappt und dann kam alles. Also hast du denn das Gefühl, dass du heute, du bist jetzt 53 Jahre alt, dass du heute mehr denn je daran denkst und auch leidest? Nee, ich habe eigentlich schon einige Therapien gemacht. Aber ich merke, je mehr drüber gesprochen wird, desto mehr kommt es auch wieder hoch. Gell? Und das finde ich halt auch so schlimm. Und dann kommen immer mehr Sachen auch, die ich vorher vielleicht gar nicht so gewusst habe. Ich vermute mal, dass dann natürlich diese Therapien auch nicht so letztendlich ausgereicht haben und greifend waren. Also ich habe zum Beispiel Angst, ständig gehe gar nicht mehr aus dem Haus. Schon seit, weiß ich nicht, ein Jahr oder so. Du gehst seit einem Jahr nicht mehr aus dem Haus? Nein. Und es hat sich das sich immer mehr zuspitzen. Also. Lebst du alleine oder bist du verheiratet? Nein, ich lebe alleine. Und wie kaufst du ein zum Beispiel? Ja. Wer kauft für dich ein? Ja, ich ab und zu kommt jemand vorbei und kauft halt ein. Das heißt aber für mich, dass du akut seelisch erkrankt noch bist. Ja, schon. Ja. Das heißt, du kannst auch nicht zum Arzt gehen? Nee, gar nicht. Hm. Also wenn, dann muss ein Arzt zu mir kommen. Und das ist ganz selten. Also wenn, dann hole ich den wirklich nur wenn. Aber da muss ja was passieren. Ich weiß nicht was. Da muss was passieren. Ich möchte gerne, Johanna, dass wir im Hintergrund jetzt in Ruhe darüber sprechen. Ja. Ich finde, da müssen wir dir zumindest ein paar gute Tipps geben, dass du... dass es irgendwie ein bisschen vorangeht für dich. Mhm, meine Psychologin heute Nacht heißt Heide. Heide. Mhm. Ich möchte dich bitten aufzulegen und dann ruft Heide dich gleich an und ihr könnt in Ruhe sprechen und beraten. Einverstanden? Okay. Danke. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Danke. Tschüss, Johanna. Ciao. Tschüss. So, wir haben 1.16 Uhr und ein paar Sekunden und gerade läuft der Vorspann, wenn wir da fahren sind. Und da sind wir schon. Ich habe gerade das Hemd ein bisschen zurechtgezogen, damit das ja auch alles richtig ordentlich aussieht. Ja, ihr lieben Fernsehzuschauer, schön, dass ihr auch da seid. Ich habe gestern verpennt, euch zu sagen, dass wir eine Viertelstunde später sind. Bitte das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Angefangen mit einer freien und offenen Themensendung. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live in der Nacht, im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Angelika und Angelika ist 58. Angelika. Ja, recht schönen guten Tag, Domian. Hier ist die Angelika. Angelika. Ich habe gerade das Gespräch hier mit der Johanna mitbekommen. Ja. Und bei mir ist es halt auch, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden in einem katholischen Heim. Mhm. Und meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter ist mit meiner Schwester und mir nach Westdeutschland. Sie hat hier in Berlin einen Mann kennengelernt. Und wollte mit ihm in Westdeutschland leben, in Aschaffenburg. Und aber wir sind ihr dann zu viele gewesen und dann hat sie uns da ins Heim gegeben. Wie alt warst du da? Zwischen 6 und 7. Ja. Und wir sind da ein Jahr geblieben in dem Heim. Dann mein Vater hat zwischendurch rausbekommen, wo wir sind. Er hat uns dann nach einem Jahr wieder rausgeholt hier nach Berlin, weil er hatte dann hier auch eine neue Lebensgefährtin. Mhm. Und in diesem Jahr, wo wir da in diesem Heim in Aschaffenburg waren, bin ich halt von einem Erzieher sexuell missbraucht worden. Also das heißt, er hat abends, wenn ich geschlafen habe, hat er mich geweckt. Er hatte da so einen Ruheraum, mhm. hat mich da in diesen Ruheraum geholt und ich musste ihn anfassen, ich musste ihn oral befriedigen und er hat mich halt angefasst. Mhm. Und das ging halt über ein Jahr. Ich habe auch nie darüber gesprochen. Über ein Jahr ging das? Genau. Das war nicht eine einmalige Sache, sondern ein dauerhafter Zustand, solange du da dort warst. Ja, ja, und zwischendurch habe ich dann halt eingenässt, also durch diese ganze Sache halt psychisch bedingt eingepullert. Wie hast du das denn damals als kleines Mädel zwischen 6 und 7 warst du? Wie hast du das empfunden, dass du das machen musstest bei diesem Erzieher? Oh, na, ich fand es halt ganz, ganz schlimm, aber er hat halt auch gesagt, wenn ich irgendwas sage, dann passiert was ganz Schreckliches. Und dadurch, habe ich mich halt nicht getraut, da irgendwie an irgendjemand, irgendjemand was zu sagen. Ne? Also, war er über diesen Gewaltakt hinaus, der ja immer ein Gewaltakt ist Kindern gegenüber, auch gewalttätig? Hat er dich geschlagen oder dich? Nee, geschlagen nicht. Ne? Nee, geschlagen nicht, aber das fand ich halt schon ganz, ganz schlimm. Mhm. Ne? Das war immer das gleiche Ritual, so wie du es gerade beschrieben hast. Genau, ne? Immer wenn er Nachtdienst, also immer wenn er Nachtdienst hatte. Ne? Mhm. Und er hat gerade dich immer rausgepickt. Genau, und ich habe dann eingepullert und dann hat er halt immer gesagt, er schickt mich halt nochmal auf Toilette, damit ich nicht ins Bett pullere und halt immer irgendeine Ausrede gesucht. Mhm. Und ja. Und haben die anderen Kinder das mitbekommen, dass du da rausgeholt wurdest? Ja, manche sind schon wach geworden, aber die haben dann jetzt, dachten halt, gut, er holt mich raus, weil ich da nochmal auf Toilette gehen muss oder so. Also die haben da jetzt auch nichts geäußert. Also das hat er auch nur bei mir, denke ich. Also meine Schwester hat nie davon gesprochen. Ne? Hat dieser Mann dich auch versucht zu vergewaltigen? Ja, genau. Das auch? Ja. Mhm. Ist halt auch noch sehr schwer, obwohl es schon so lange her ist, für mich, darüber zu reden, weil... Ich glaube auch, dass viele Leute, die so etwas erlebt haben damals, und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, es sind Tausende, dass die ganz aufgewühlt sind jetzt durch diese Informationen, genau. die im Fernsehen und im Radio kommen. Ich habe ja schon einige Partner gehabt, aber riesengroße Probleme mit den Partnern jetzt sexuell, also das... Ja. Das war auch ein christliches Heim, sagst du, ne? Das war ein katholisches Heim. Da mussten wir halt morgens auch mal aufstehen und beten. Und War denn dieser Mann ein Geistlicher oder ein angestellter Erzieher? Nee, es war ein Angestellter. Ja. Du hast in dieser Zeit natürlich niemandem was erzählt davon. Nein. Wann hast du zum ersten Mal gesprochen? Vor 3 Jahren. Erst vor 3 Jahren? Ich habe das die ganzen Jahre für mich behalten. Also ich habe nie getraut, meinem Vater irgendwas zu sagen. Hm. Mein Vater hat uns auch sehr streng erzogen. Und meine Mutter ist sehr früh gestorben. Zu der hatte ich auch dann nicht mehr den Kontakt. Und zu meiner Schwester habe ich es auch nicht. Also ich habe es erst vor 3 Jahren. Ich bin zur Kur gefahren ein paar Mal. Hatte da auch Psychotherapie, habe mich aber immer dagegen gewehrt. Mhm. Also habe da 1 Stunde oder so gemacht und bin dann aber wieder rausgerannt und habe gesagt, ich mache das nicht weiter. Also ich konnte darüber nicht sprechen. Habe halt auch psychische Probleme, also Magengeschwüre bekommen. Ich habe Bulimie gehabt und... Das heißt, diese Sache hat dich, und so ist es ja bei fast allen... Ja, fertig gemacht. Ja, und das ganze Leben begleitet. Genau, und ich bin auch jetzt EU-Rentner. Mhm. Also ich habe dann noch als Erzieherin, als Kinderkrankenschwester habe ich gelernt, als Erzieherin noch gearbeitet, aber ich habe irgendwann den Beruf aufgegeben, konnte nicht mehr und habe... Wie gesagt, hat eine ganz tolle viele Magengeschwüre bekommen und bin. Wenn du könntest, es wird ja viel im Moment über Verjährungsfristen diskutiert, wenn das ginge und dieser Mensch würde noch leben, würdest du ihn anzeigen? Ja. Ja. Ja. Mhm. Also ich fand es ganz, ganz schlimm, was er mit mir gemacht hat und und dadurch habe ich halt auch, wie gesagt, dolle psychische Probleme. Ne? Also ich habe auch Probleme, auf die Straße zu gehen und diese Angstzustände und also. Mhm. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, wie sah es denn aus mit deiner eigenen Sexualität, als du deine junge Frau warst? Also ich hatte einige Partner, aber diese Partner durften mich nicht, also wenn die mich angefasst haben, war vorbei. Also es ist dann immer, kann man sagen, rein freundschaftlich gewesen. Ach so. Diese Partner haben dann auch Schluss mit mir gemacht, weil sie halt irgendwann gesagt haben, nee, also zu einer Beziehung gehört halt auch das Sexuelle, aber ich konnte es halt nicht. Ne? Du hast keine Kinder? Nein. Nein. Das heißt, du hast dann auch nie mit einem Mann geschlafen? Nein. Also ich habe es einmal versucht oder zweimal und das fand ich so ekelerregend. Hm. Hattest du denn so für dich überhaupt, als du dann erwachsen wurdest, sexuelle Regungen und Gefühle? Ja, hatte ich schon, aber also irgendwie, sobald mich ein Mann halt angefasst hat oder so, ist, hat mich mein ganzes Leben geprägt irgendwie, ne? Gab es denn mal einen Moment, wo du dich vielleicht dabei ertappt hast, dass du dich in eine Frau hättest verlieben können? Ja, die Momente gab es auch. Die gab es auch? Ja. Mhm, ja. Aber denen bist du nicht nachgegangen? Nein. Mhm. Also gab es schon Frauen, die mich sexuell so ein bisschen angezogen haben, aber ich habe nie versucht, diese Frauen anzusprechen. Mhm. Oder. Ist die Sexualität so unterdrückt worden dann bei dir, dass du dich zum Beispiel auch nicht selbst befriedigt hast, als du eine erwachsene Frau warst? Doch, das habe ich zwischendurch gemacht. Das schon, das ging dann doch. Also das habe ich schon gemacht, ja. Aber es ist natürlich letztendlich eine fatale Folge, dass du nie Sexualität mit einem Menschen hast leben können. Ja. Aufgrund dieses Vorfalls, dieser Vorfälle damals. Mhm. Kann man so sagen. Also ich habe jetzt auch eine Beziehung seit 14 Jahren. Also ich habe meine eigene Wohnung, derjenige hat ein Haus hier in Rude in Berlin. Mhm. Aber ist halt auch nur, also wir haben einmal miteinander geschlafen am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben, und dann war vorbei. Also es ging nicht mehr. Und wir sind rein freundschaftlich zusammen. Mhm. Derjenige akzeptiert es und... Hast du ihm das erklärt, woran das bei dir liegt? Oder was du vermutest, woher es kommt? Nee, ich hab auch nicht mit ihm darüber gesprochen. Mhm. Sollte man eigentlich, aber... Ja, vielleicht wäre es, also einmal würde es der Freundschaft gut tun, aber was noch wichtiger ist, vielleicht würde es dir auch gut tun. Mhm. Vielleicht je mehr du darüber sprichst und wenn das natürlich eine Person deines Vertrauens ist, desto besser ist es auch für dich. Ja, weil das regt mich jetzt schon wieder, ich merke, dass das jetzt schon wieder alles hochkocht. Ne? Mhm. Aber stimmt schon, hast du recht, dass man vielleicht darüber mal reden sollte. Ja. Wie sieht es denn aus so zur Zeit? Würdest du denn nochmal in eine Therapie gehen? Ja, würde ich machen, doch. Also ich muss der Person auch vertrauen und muss Vertrauen zu der Person haben und doch, würde ich schon machen. Ich hatte jetzt gerade vorausgesetzt, aber ich glaube, das war Johanna, die das erzählt hat. Genau. Du hast ja noch gar keine Therapie gemacht. Ich habe eine Therapie gemacht vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren hatte ich das erste Mal darüber gesprochen. Ah ja. In einer Therapie. Mhm. Aber also das hat mir auch, erst wurde alles aufgewühlt und dann hat es mir aber ganz gut getan. Und ich merke aber, dass ich trotzdem noch unheimlich dran zu knabbern habe jetzt, ne? Durch also psychische Probleme halt und auch mit dem Rausgehen und mit dem Einkaufen, so wie die Johanna auch erzählt hat, so geht es mir phasenweise auch. Diese Angstzustände, nachts aufwachen, Schweiß gebadet und weil man wieder an irgendwelche, jetzt wo dieses alles aufgekommen ist mit diesen ganzen Sachen, dass das dann wieder alles so aufflackert. Klar, ne? Es vergeht ja fast keinen Tag, wo wir nicht neue schreckliche Nachrichten und, hören. Und würde ich schon also machen. Und ja. Wäre sicherlich auch eine gute Sache, das zu tun. Mhm. Du bist ja, ich merke, dass du sehr offen bist und du erzählst ja auch ganz, ganz offen, wenn man dich konkret fragt. Und wenn du in guten Fachmenschenhänden wärst, ja, könnte das sicherlich. Das na könnte, gut, weil ich gucke deine Sendung immer und ich finde die auch sehr, sehr gut, die fällt mir sehr gut und ich habe auch Vertrauen zu dir. Mhm. Und also ja, aber ich denke schon, dass ich das nochmal machen werde. Mhm. Ich denke, das hilft mir auch weiter. Würde ich dir auch wirklich raten. Du hast jetzt dein ganzes Leben lang dich damit rumgeschlagen. Mhm. Dann ist jetzt aber auch wirklich höchste Eisenbahn, es vielleicht endgültig zu versuchen, loszulassen oder zu verarbeiten. Verarbeiten wird man es nie wirklich können. Nee, ist richtig. Aber dass es zumindest eine gewisse Distanz erfährt zwischen dir und deinem damaligen Leben und jetzigen Leben. Ja. Mhm. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich mit dir sprechen konnte. Wir machen das so, Angelika. Wir rufen dich gleich an. Ja. Und dann kannst du noch einen Tipp und eine Information von meiner Psychologin bekommen, welche Art der Therapie vielleicht ganz gut wäre und wo man das in Berlin machen kann. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen und schön, dass du angerufen hast. Ja, danke schön. Ja, und viel, viel Erfolg weiter. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit Chidem, stimmt das? Chidem. Chidem. Mhm. Chidem. Ist das ein türkischer Name? Ja. Ja. 29 Jahre alt bist du? Nein. Nein. Ich bin 47. 47, da ist das hier ein Druckfehler. Meine Tochter war 19 Jahre alt. Ja, du sagst war? Ja, meine Tochter. Was ist soll ich das? Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also. Lebt deine Tochter nicht mehr? Nein. Laut Unfallanalyse zwischen Gutachten vom Staatsanwalt heißt es, sie wurde von ihrem Freund absichtlich gegen einen Baum gefahren, bewusst und gewollt, mit 125 km/h. Aus Eifersucht. Sie wurde von ihrem Freund absichtlich mit einem Auto gegen einen Baum gefahren? Ja. Also der Freund war auch in dem Auto? Ja, und beide waren Polizeianwärter. Also. Und deine Tochter ist bei diesem Unfall 19 Jahre alt gestorben? Und der Fahrer? Dem geht's wieder gut. Dem geht's wieder gut? Ja. Der kann laufen, kann Fußball gehen und zuschauen und dem fehlt nichts mehr. Und ich muss noch nebenbei was noch erwähnen. Ich bin froh darüber, dass ich bin von meinem Glauben her, ich übe innerlich, also aus tiefem Herzen. Man darf das nicht mit Hass und das gegen das Böse mit bösen Gedanken fliegen. Das ist aber eine große Leistung, wenn dieser Mann. Nein, das ist keine große Leistung. Das ist keine große Leistung. Wenn man so aufgewachsen ist, man kann es gar nicht anders. Und wenn ich das tun würde, dann würde meine Tochter nicht in Frieden ruhen. Davon bin ich überzeugt. Ja, ich verstehe. Das heißt, du hast den Menschen nicht, der deine Tochter nein, auf dem Gewissen hat. Nein, kein bisschen, nein. Ich kann nur noch nicht für ein Gebet aussprechen, aber... Bist du eine Muslimin oder Christin? Weder noch. Das, meine Glaubensrichtung, wir sind Biktasch Aleviten. Ah ja. Es ist sowas, nee, Moment, es gibt so verschiedene. Es ist so wie evangelisch, zwischen evangelisch, Buddhismus, und es ruht sich eigentlich mehr auf Ethik. Jetzt gestatte mir noch eine Frage zum Hergang. Dieser Mann war der Freund deiner Tochter. Ja. Und dieser Mann war eifersüchtig auf deine Tochter. Ja, und das auch wieder. Was ist denn da was? Auch gegen der Staatsanwalt hat das so begründet. Auch den Zeugen Namen, ich nicht nennen, so viele haben es aufgezählt. Sag mir doch mal ganz einfach. Beschuldigte hat sich mehrfach mit Umbringen gedroht, auch dem Ex-Freundin gegenüber, auch dem Zimmerkollegen gegenüber. Verstehe. Und gesagt hat, dass er ohne meine Tochter nicht leben kann. Sie hat schon mehrfach Schluss gemacht. Er war dann vor der Tür und hat uns gedroht und hat uns geklingelt, er hat Telefon herausgemacht. Ja. Wie lange waren die beiden denn zusammen? Sie wollte eigentlich nach 3 Wochen, hat sie Schluss gemacht gehabt. Ach so, die waren nur 3 Wochen zusammen? Nein, die waren von Oktober bis Mai. Von Oktober bis Mai. Also nicht mal ein Jahr? Von Oktober bis Mai. Dazwischen hat sie vier bis fünfmal Schluss gemacht. Sie wollte nicht mit diesem Mann zusammen sein? Nein, wollte. Und er hat das nicht akzeptieren wollen? Genau. Und dann hat er schon vorher angekündigt, er bringt sich um. Genau. Er hat sich auch, das haben auch Zimmerkollegen oder andere haben das auch mitbekommen, dass er sich zum Beispiel selbst verletzt hat. Hat er denn auch angedroht, deine Tochter umzubringen? Ja. Aber das haben auch andere gehört. Jetzt hat er diesen Autounfall verursacht und herbeigeführt, in der Annahme, dass er selbst dabei auch sein Leben verliert. Nun ist er aber wieder gesund und läuft herum. Ja. Es gibt keine Anklage wegen Tötung oder gar Mord? Doch. Aber nicht Mord? Der Anklage läuft auf, wie nennt man das nochmal? Entschuldigung, bin so aufgeregt. Genau. Ja. Fahrlässige Tötung. Fahrlässige Tötung. Lautet vom Staatsanwalt fahrlässige Tötung und man spricht nicht von Mord. Und doch auch sowas Ähnliches gibt's auch noch. Das zwei verschiedene. Ach so. Und die Paragraph 20 und 21 ausgelassen, weil ja. Es gibt noch kein Gerichtsurteil. Noch nicht, nein. Noch nicht, das läuft noch. Ich habe seit einer Woche Akten an sich, seit einer Woche. Ganz genau, an welchem Tag ist das Unglück passiert? Am 23. Mai. Am 23. Mai. Letzten Jahres. Und 6 Tage vor ihrem Geburtstag und ein Tag vor ihrem Geburtstag ins Grab haben die sie gegeben. Weißt du, was ich dir noch sagen möchte? Bitte? Ich wollte sie sofort sehen und hab sie gesehen. Das war so entstellt, das war so herzerreißend. Du hast sie noch gesehen und sie war sehr entstellt. Ja, und dann wollte ich ich war mal sicher, ich will alles. Du wolltest. Dass mein Kind ruht. Ihre Seele ruht. Weiß noch etwas, dann habe ich mein Kind bei uns bei den Toten gewaschen. Das hast du gemacht. Ja. Du hast dein Kind gewaschen, ein totes Kind, was so schwer verletzt war und so entstellt war. Genau, so. Hast du das alleine gemacht? Ich habe niemanden anfassen lassen. Ich habe das Kind auch auf die Welt gebracht. Und wo hast du das gemacht? Bei einem Bestatter? Ja. Oder im Krankenhaus? Beim Bestatter, das ist so Regel bei uns. Zerfetzte Körperteile, weißt du? Dann musst du dein Kind zerfetzte Körperteile klammern. zusammenfügen, verbinden, Seelen der Körperteile modellieren, Fremdkörper aus der Wunden entfernen, selber waschen, konsumieren, anziehen, einfarben und den letzten Liebesdienst erweisen, ohne einen Trainer. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Ja, aber ich merke ja, wie viele Tränen du in dir hast und dass du kurz davor bist, wirklich zusammenzubrechen, wenn du das erzählst, was ja auch so verständlich wäre. Aber zu denen könnte mein Kind schaden, aber ich kann es nicht stoppen, ich kann nicht schlucken, ich kann nicht atmen. Ich habe das Gefühl, mir bleibt der Luft weg. Ich würde auf der Stelle das Leben und ich würde mir niemals das Leben nehmen. Ich bin tiefgläubig. Du bist eine tiefgläubige Frau, sagst du. Das also heißt, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe nicht in Moschee. Ich war schon Klosterfrau, also ich war auch Franziskanerin. Hast du denn Menschen, die auch tiefgläubig sind, mit denen du über deine Trauer sprechen kannst? Nein, das kann ich nicht, weil... Mit wem sprichst du denn über deine Trauer? Mit meinen Schwestern. Die verstehen das. Aber du hast gerade das können die nicht nachvollziehen. Jeder ist auf Rache. Sagen, ach, dem muss man das und das. Und ich kann das nicht mehr hören. Ich wünsche ihm nichts Böses. Lass mich mal was sagen, Tintin. Ja. Lass mich mal was sagen. Ich habe ja... Oh, Entschuldigung. Nein, das ist auch völlig normal. Du bist ja unendlich traurig. Vielleicht forderst du da auch zu sehr viel von dir ab, dass du diesem Menschen, der dein Kind getötet hat, so gut gegenüberstehen willst. Vielleicht wäre es sogar ganz, ganz heilvoll, mal zornig zu sein. Stopp, Entschuldigung, nicht falsch verstehen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man solches Gefühle als Edelmut oder sonst was bezeichnet. Es ist selbstverständlich. Es sollte, wenn in dir tief in dir drin, wenn du Vertrauen und Glauben hast, dann kannst du gar nicht anders. Was noch viel schlimmer ist, ich habe 24 Stunden vor ihrem Tod stand ich zwischen zwei Türen und habe meine Hände auf den Himmel hochgehoben und habe Herrgott gesagt, bitte tu das mir nicht an. Ich habe das gespürt, mir ist es Nachricht gebracht worden. Ich schwöre bei Gott, ich habe die Hände in den Himmel hochgehoben und genau 24 Stunden vor ihrem Tod habe Gott gesagt, tu mir das bitte nicht an, das kannst du mir doch nicht antun, das würde ich nie verkraften. Jetzt möchte ich hier was... Ich bin ein einziges Mädchen der Familie, wir haben sie vergöttert, wir haben sie geliebt, ich habe sie als meine Prinzessin immer bezeichnet. Tindem, ich möchte jetzt was sagen. Ja. Du bist unfassbar traurig und angespannt, was jeder verstehen kann. Du hast ein ganz schweres Schicksal zu erleiden. Aber ich mache mir Sorgen um dich. Nein. Ich finde schon, dass du hast ja immerhin auch hier angerufen. Ich finde schon, dass du dir auch eine Hilfe suchen solltest. Warum ich gemacht habe, ist aus diesem Grund. Ich finde es ist so wichtig, wenn spezielle Vertrauenspersonen für angehende Polizeibeamte oder für Polizeibeamte allgemein gegeben hätte, es hätte vieles erkannt werden müssen. Ach so, weil er Polizeianwärter war, deshalb meinst du das? Und allgemein für Polizei. Ja, ich verstehe. Und die Polizisten sind oft so gewalttätig manchmal und kommen nicht in die Öffentlichkeit und das finde ich auch gut so. Weil dann würde sehr viel Vertrauen wird weniger und die Menschen, Entschuldigung. Ich glaube, das, was du sagen wolltest, ist jetzt sehr, sehr gut rübergekommen und wir haben das sehr gut verstanden, Tindem. Jetzt möchte ich das Gespräch hier auf dem Sender beenden. Ja. Weil das natürlich auch für dich super, super stressig ist und super, super aufwühlend. Aber ich verspreche dir, dass wir dich gleich zurückrufen. Okay. Und dann können wir im Hintergrund, meine Mitarbeiter, in aller Ruhe noch weiter mit dir sprechen. Ich hätte eine Bitte. Ja. Falls irgendjemand solche Erfahrungen gemacht hat. Bei der Polizei. Ja. Das Kind irgendwie umgebracht worden ist oder schlechte Erfahrungen hat. Möchtest du Kontakt haben? Würde ich gerne Kontakt haben. Ja, machen wir den Kontakt. Würde ich wirklich bitten, jeden, der das mitgehört hat, eventuell, das wäre für mich das Allerwichtigste. Ja. Okay, das verspreche ich dir. Wenn sich jemand meldet, werden wir den Kontakt zu dir herstellen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Heide, zurückgerufen. Okay, danke dir. Ich von meiner Seite aus wünsche dir ganz viel Kraft, von ganz, ganz tiefem Herzen. Danke dir. Und du legst auf und wir melden uns gleich. Ist in Ordnung, danke. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und hier ist Mirko. Mirko ist 30. Guten Morgen, Mirko. Morgen. Also, mein Problem ist, ich war verheiratet, bin jetzt geschieden seit einem halben Jahr und meine Ex-Frau wurde jetzt vor kurzem zwangseingewiesen in den Nervenklinik. Mittels Schizophrenie, sie hat versucht, sich und meine Schwiegermutter umzubringen. Hm. Wir haben ein gemeinsames Kind, der ist 5 Jahre alt. Wo lebt das Kind? Jetzt bei mir, weil ich das alleinige Sorgerecht beantragt habe. Und als deine Ex-Frau sich versucht hat umzubringen und die Schwiegermutter, wo war das Kind da? Bei der Schwiegermutter. Was hat deine Frau konkret gemacht? Wie meine Schwiegermutter gesagt hat, ist sie halt komplett durchgedreht, hat Auto gegen Mauer gefahren, dann hat sie die ganze Kreditkarten kaputt gemacht. Wer saß in dem Auto? Niemand, nur meine Ex-Frau. Ach so. Hm. Du sagst, sie hat versucht, sich und die Mutter umzubringen. Ja, da kam sie zurück und hat sie halt mit dem Messer bedroht. Hm. Und das Kind war währenddessen da? Genau, und der Freund von meiner Schwiegermutter hat dann halt den Kleinen in Sicherheit gebracht, hat halt Polizei gerufen und Polizei hat sie halt dann mitgenommen. Ah, verstehe. Wie alt ist dein Kind? 5. 5 Jahre. Das genau. Hat er dann schon alles richtig mitgekriegt, die schreckliche Szene. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren jetzt sieben Jahre verheiratet. Sieben Jahre? Jahr sind wir. Ja. Und in diesen 7 Jahren ist dir keinerlei... Nein, gar nicht. Nichts gar aufgefallen? Nicht. Sie waren völlig normal? Nein. Ja. Warum habt ihr euch getrennt von einem halben Jahr? Weil sie mich betrogen hat. Und dann ist die Trennung von dir ausgegangen? Genau. Ja. Hat sie sich damit gleich... Entschuldigung, hat sie sich damit gleich arrangiert oder hat sie um dich gekämpft? Nee, ich wollte nicht mehr. Also sie hat schon versucht zu kämpfen, ich wollte aber nicht mehr. Mhm. Ja. Und ich weiß halt jetzt nicht, wie ich mit dem Kleinen das beibringen soll. Weil der hat ja alles mitbekommen und ich habe auch schon... Therapien-Termine mit ihm zusammen, um das mit ihm zu spielerisch zu erklären, was jetzt da vorgefallen ist. Ja. Und so. Was sagt er denn zu dir? Was fragt er dich denn? Ja, ist Mama böse? Mama ist ganz böse zu Oma gewesen. Hm. Und was soll ich da? Ich habe ja das sogar halt miterlebt. Ich habe das ja nur von meiner Schwiegermutter, weil die hysterisch war, mir den Kleinen gebracht hat. Und sagt, sie kann nicht mehr. Sie schickt zum Zeichen mit der Welt. Mhm. Aber dann hast du ja schon mal den richtigen Schritt eingeleitet. Du gehst mit dem Kind zu einem Kinderpsychologen. Mhm. Das heißt, du bist da mit einer fachmännischen Person zusammen und das kann man ihm dann versuchen zu erklären, einigermaßen zu erklären, kindgerecht zu erklären, was da passiert ist. Aber wie geht's dann weiter? Du hast jetzt das Sorgerecht. Der Kleine wird jetzt bei dir aufwachsen. Ja. Wie wird das dann weitergehen, wenn die Mutter aus dem Krankenhaus raus ist, aus der Psychiatrie? Ja, und davor habe ich nämlich die panische Angst. Hm. Es kann ja sein, dass sie sich wieder einigermaßen erholt oder dass sie auch Medikamente bekommt, dass sich das stabilisiert. Und dann ist ja die Frage, willst du, dass der Kleine Kontakt zu der Mutter hat oder willst du das? Also das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber dass er halt bei ihr dann lebt, nicht mehr. Weil das die Gefahr, dass sie dann nochmal einen Rückschlag bekommt, vielleicht, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit so einer Krankheit gar nicht aus. Also die Diagnose ist jetzt eine Psychose? Ja, schizophrenische Psychose hat es geheißen. Und ich weiß halt, ob die irgendwann mal wieder ausbricht und dann tut sie sich und im Kleinen was an. Und da ist mir die Angst zu groß. Natürlich. Da ist natürlich das Wichtigste, dass du erstmal abwartest, wie sie sich entwickelt und lange Zeit mal erst verstreichen lässt. Und vielleicht auch Rücksprache mit einem Arzt nimmst, wann das wieder möglich ist, dass sie Kontakt mit ihrem Kind aufnehmen kann. Ich könnte mir an deiner Stelle aber auch vorstellen, wenn man 7 Jahre mit einer Person so eng zusammen war, also sie ist die Mutter deines Kindes, dass man dann auch völlig geschockt ist, dass das passiert ist mit der Person, die man so gut kennt. Ja, und das habe ich zufällig, wo ich im Geschäft war, hat meine Mutter angerufen und die hat mir halt gesagt, ja, so und so ist passiert. Und ich habe das also erst gerade geglaubt, dann habe ich meine Schwiegermutter angerufen und die hat mir dann das alles erzählt. Und ich habe zum Chef gesagt, ich kann nicht mal, ich muss heim, mein Kleiner braucht mich jetzt. Mein Chef hat gesagt, ja, komm, ganz, dein Sohn ist jetzt wichtiger. Ja, aber wie machst du das jetzt, wenn du jetzt alleinerziehend bist und du bist berufstätig, wie wirst du das hinkriegen? Ich habe Urlaub jetzt bekommen. Ah ja, das heißt, das ist erstmal geregelt. Genau. Ja, aber Mirko, zu der Grundfrage, ich finde es gut, dass du mit einem Kinderpsychologen, mit einem Jungen dorthin gehst, zu einem Kinderpsychologen. Mit dem Mann kannst du sicher auch über die Frage sprechen, wann er glaubt, dass es gut ist, wieder Kontakt zur Mutter zu haben. Da müssen sicher viele medizinische Sachen erstmal gegeben sein. Und dann wird die Zeit schon die Dinge so regeln und fügen. Ich hoffe. Aber da ist man natürlich schon geschockt, das ist mir schon klar. Da ist man schon geschockt. Ja, weil er halt nachts auch immer wach wird und auf einmal anfängt zu heulen. Und ich wach dann auf, weil ich denke, was ist jetzt passiert? Es sind halt schon jetzt die zweite Nacht und irgendwann verkraft der Kleine das ja auch. Ja, wann habt ihr diesen Termin? Am Samstag jetzt. Also übermorgen? Naja, okay. Das ist ja absehbar. Also geht mal dahin, das ist natürlich richtig. Auf jeden Fall, weil ich gesagt habe, nicht, dass der dann auch irgendwann durchdreht, wenn er das alles in sich aufbaut. Ja, aber er hat ja seinen Papa, du bist sehr liebevoll mit ihm, er fühlt sich beschützt bei dir und geborgen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und da wird das jetzt die 2 Tage auch schon gehen, da gehe ich mal von aus. Ja. Dann wünsche ich einfach gutes Gelingen am Samstag. Dankeschön. Und vor allen Dingen auch, dass du das so für dich so verarbeitest, da muss man ja selbst auch mit zurechtkommen. Ja. Ich kann es immer nicht glauben. Ja. Das ist wie so ein Albtraum eigentlich. Hat man denn irgendwas aus dem Krankenhaus schon erfahren, wie es ja gerade aktuell heute geht zum Beispiel? Also wir haben zwar versucht anzurufen, aber die blocken alle ab. Ja. Naja gut, das muss ich erstmal da beruhigen. Ich wünsche für den Besuch am Samstag bei dem Psychologen alles Gute, Mirko. Dir und deinem Kleinen wirklich alles Liebe. Auf jeden Fall. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit Sascha. Und Sascha ist 21. Hallo Sascha. Hallo Domian. Sascha, um was geht's bei dir? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute durchgekommen bin. Sehr ich höre deine Sendung schon jahrelang. Ehrlich? Ja, ich glaube, seitdem ich mein erstes Radio hatte, irgendwann nachts mal aufgewacht bin, auf Toilette musste und mir dann mal das Radio angemacht habe, so gegen 1-2 Uhr nachts. Ja, das ist ja lustig. Ja, doch. Und ja, ich weiß nicht, wie die eine Vorrednerin schon vor dir sagte, also ich habe Vertrauen zu dir gefasst und ich würde dir einfach gerne mal meine Geschichte erzählen. Also ich bin mit 3,5 Jahren zur Adoption freigegeben worden. Ja. Vorher in einer Familie aufgewachsen, die nun ja eine Zeit lang für mich gut war. Aber dann trat ein Mann in das Leben meiner Mutter, der irgendwie alles kaputt gemacht hat. Also deine Mutter hatte sich von deinem Vater getrennt? Vater kann man so nicht sagen. Meinen leiblichen Vater kenne ich also überhaupt nicht. Ach so. Es war eher ein Lebensgefährte. Ja. Also von dem hat sie sich getrennt und dann kam ein neuer. Und der hat... Der hat uns schlecht behandelt, uns Kinder. Wir waren 3. Ich habe noch einen Bruder und noch eine Schwester. Zu meinem Bruder habe ich ein gutes Verhältnis. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich anrufe. Du hattest letztens eine Sendung, die nannte sich Ich hasse meinen Bruder. Und ich weiß nicht. Ich hasse ihn einfach, weil ich mit 14 Jahren... meine leibliche Mutter kennenlernen durfte, in Klammern musste. Ja. Und Lass uns der Reihe nachgehen, Sascha. Also ja. Du bis dreieinhalb bist du bei der Mutter und diesem Mann dann gewesen. Genau. Welche Erinnerungen hast du an, sofern man sich daran erinnern kann, so wenn man dreieinhalb ist, ist es ja ein bisschen schwierig. Was sind die Erinnerungen? Die Erinnerungen, die sind so klar vor meinem Auge, als wäre es gestern gewesen. Was sind das für Erinnerungen? Ich weiß nicht, was die schlimmste Erinnerung ist, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich jedes Mal im Badezimmer in der Badewanne schlafen musste, als wir bei ihm waren. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut an die Düsseldorfer U-Bahn erinnern. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht warst du schon mal in Düsseldorf und kennst die U-Bahn dort. Ja, klar. Ja, und an die kann ich mich halt sehr gut erinnern. Und das schlimmste Erlebnis für mich war, dass ich damals mit ihm an Rhein fahren musste. Ja. Er auf einem Mofa, Marke Piaggio. Ja. Ich hasse diese Dinger wie die Pest, wirklich. Und er hat mich dort am Rhein in der Dunkelheit ausgelassen. Also ich weiß nicht, wie alt ich war. Ziemlich klein noch. Ja. Und ich habe halt auf der anderen Rheinseite Lichter gesehen und dachte mir so, ey, komm, Sascha, da drüben sind Lichter, da sind Menschen, die können dir schon helfen. Ich wusste aber nicht, dass dazwischen Wasser war. Also ich wäre wirklich durch das Wasser gegangen, um halt zu den Lichtern zu kommen. Und irgendwann verriet er sich halt. Und dadurch ist es halt noch zum Guten ausgegangen. Was hat er irgendwann? Verriet er sich? Ja, er verriet sich. Also er sagte irgendwie, oh, jetzt hat so eine Möwe auf meine Lederjacke geschissen. Verstehe ich. Das war damals Anfang der 90er. Ich bin 88 geboren und das war halt Anfang der 90er. Ja, ich verstehe. Und da waren Lederjacken noch ziemlich in. Ja, verstehe ich. Und dann hat er dich dann auf den Arm genommen, ist mit dir weggegangen oder was? Genau, ist mit mir wieder zurückgefahren zu seiner Wohnung und ja, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was hast du mit der U-Bahn auf sich? Habe ich nicht verstanden gerade. Nein, mit der U-Bahn hat es einfach auf sich, dass wir jedes Mal zu ihm gefahren sind und vor ihm hielt halt eine U-Bahn. Ach so. Diese Düsseldorfer U76, U77, 74, so, ich weiß es nicht. Dann bist du mit dreieinhalb Jahren rausgekommen aus der Familie. Ja. Und in ein zur Pflegeeltern oder in ein Heim? Ich bin kurze Zeit in ein Heim gekommen. Ja. Laut der Aussagen meiner Adoptiveltern aus, war ich nur 1 bis 2 Wochen dort. Und dann zu Adoptiveltern? Und dann direkt zu Adoptiveltern, ja. So, mit 14, das wolltest du gerade erzählen, hast du deine Mutter, deine leibliche Mutter, genau, wieder getroffen. Genau, ja. Das war halt auf den Ratschlag meiner Adoptivmutter hin. Ich will ehrlich sein, ich hatte damals ziemlich viele Probleme, mich sozial zu integrieren. Und sie hat halt darauf geschlossen, dass es vielleicht mit meiner Vergangenheit zusammenhängen könnte. Und sie meinte dann daraufhin, sich mit dem Jugendamt in Verbindung zu setzen und ein Treffen mit meiner leiblichen Mutter zu arrangieren. Mhm. Ich war damals mit 14 eigentlich nicht so dafür. Ich habe es viel eher so... Aber es ist ja passiert. Es ist passiert, genau. Ja. Und wie war es dann? Es war so, ich wusste erstmal gar nicht, ob ich jetzt zu meiner leiblichen Mutter sie oder du sagen sollte. Ja. Und dann sind dann halt solche Sachen ans Licht gekommen, dass mein Bruder nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, weil es ihn einfach zu sehr daran erinnert, was damals vorgefallen ist. Wie alt ist denn dein Bruder? Der ist 3 Jahre älter als ich. Ja. Also ich bin, der dürfte jetzt 25 sein. Ja. 24, 25, okay. Ja. Was ist jetzt genau der Anrufgrund, Sascha? Also mich treibt seit einem Jahr ungefähr, so alle paar Monate mal, der Gedanke einfach an meinen Bruder. Und ja, vielleicht kannst du mir einfach einen Tipp geben, wie ich da auf ihn zugehen soll. Weil ich habe auch ich verstehe die Geschichte nicht richtig. Dein Bruder, war der denn dann noch bei deiner Mutter oder ist der auch woanders hingekommen damals? Nein, der lebte auch bei meiner Mutter. Und der ist nicht zu Pflegeeltern gekommen? Nein, gar nicht. Und warum ist der besser behandelt worden als du? Ich weiß nicht, ob er besser behandelt worden ist, weil ich muss so sagen, ich habe also mit meinen Adoptiveltern schon recht viel Glück gehabt, auch wenn ich mich mit denen in der Wolle hatte, aber ich hatte schon recht Glück mit denen. Also ich weiß nicht, ob mein Bruder so viel besser weggekommen ist. Ja. Und ich habe also, wie gesagt, meine leibliche Mutter kennengelernt und die ist... Warum hast du denn deinen Bruder? Du hast doch eigentlich mit dem gar nichts zu tun. Nein, stimmt schon, aber weil einfach meine Mutter damals die Aussage getroffen hat, so, ja, nee, hör mal zu, dein Bruder, der will nichts mit dir zu tun haben und ja. Gut, das hat sie damals gesagt, da warst du 14. Genau. Hast du sie damals einmal gesehen oder mehrmals gesehen? Nur ein einziges Mal. Und das ich war habe das so sehr dermaßen zu Herzen genommen. Mhm. Und du hast auch deinen Bruder Ewigkeiten nicht mehr gesehen? Nein, Ewigkeiten nicht. Weißt du denn, wo dein Bruder lebt? Er lebt laut der Aussage, als ich damals 14 war, noch bei meiner Mutter. Ja gut, heutzutage. Das ist lange her. Das ist lange ja, her. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja. Und die beschäftigt die Frage, soll ich mit dem Bruder wieder Kontakt aufnehmen? Genau, genau. Was spricht dagegen, den Versuch zu unternehmen? Ich weiß, ich habe irgendwie Angst, mich meiner Vergangenheit zu stellen. Aber du beschäftigst dich ja sowieso immer wieder mit der Vergangenheit. Ja, aber... Vielleicht ist das ja hilfreich. Vielleicht erfährst du über deinen Bruder ganz neue Sachen, die dir einfach neue Informationen geben, um die Sachen noch besser einordnen zu können. Vielleicht ist es auch ein Desaster und es funktioniert nicht, aber dann hast du es zumindest versucht und dieses Thema ist abgehakt. Ja, stimmt schon. Es kann ja sein, dass der Typ ganz in Ordnung ist und dass er sich freut, auch wenn er dich mit dir Kontakt hat. Ihr habt ja in dem Sinne nie einen Streit gehabt. Ja, aber weißt du, ich habe immer versucht in den Jahren, das irgendwie abzustreiten, dass ich einen Bruder habe. Ich habe immer gedacht, so, ey, ich bin einzigartig, ich bin einfach, ja, ein Einzelkind. Und ich weiß nicht. Wärst du denn heute auch daran interessiert, Kontakt zu deiner Mutter zu haben? Zu meiner Mutter muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, nein, aber dafür hat sie mir einfach zu sehr wehgetan. Mhm. Ja, also Sascha, ich würde sagen, wenn dich das so umtreibt, dann versuch das rauszukriegen, wo er lebt und wie er lebt oder wo er lebt und... Nimm mal Kontakt mit ihm auf, triff dich mal. Wenn es nicht funktioniert, dann ich glaube, du hast nichts zu verlieren. Ja. Vielleicht sagt er dir wirklich viele Sachen von damals, die er war ja nun älter, ganz anders wahrgenommen hat und vielleicht ist das für dich interessant oder ist das für deine eigene Persönlichkeits- und Vergangenheitsbewältigung gut. Ja, vielleicht hast du recht. Also bestimmt hast du recht. Ja. Ich wundere mich auch, dass deine Mutter dann nicht nochmal versucht hat, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ich weiß es auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich sie mit 14 gesehen habe, da habe ich gedacht, Sascha, das ist aber nicht das Bild von der Mutter, die du noch im Kopf hast. Mhm. Sie war damals wirklich also rankenschlank und hübsch und als ich sie gesehen habe, war sie wirklich zugesetzt und die Zeit ja, bei deinem Leben gezeichnet. Ja, die Zeit bei deinen Adoptiveltern, die war aber, wie du gerade gesagt hast, eigentlich gut. Die Kindheit zumindest, ja, bis ich 9 Jahre alt wurde. Da haben sie sich getrennt und dann haben sie den Trennungsstreit auf meinem Rücken ausgetragen. Und ach so. Das fand ich halt nicht gut. Und dann hatte ich halt eine ziemlich heroische Mutter, die... also Adoptivmutter? Herrische Mutter, genau, Adoptivmutter, herrische Mutter. Und ja, vielleicht wollte sie nur das Beste für mich, ich weiß es nicht. Aber wie ist denn, du bist heute 21, wie ist heute dein Kontakt zu der Adoptivmutter? Abgebrochen, total. Oh, auch abgebrochen. Ja, ich wohne seitdem ich 18 bin, wohne ich alleine. Ich habe also das Glück gehabt, mit dem Jugendamt gut in Verbindung zu stehen und bin dadurch in eine Maßnahme der Arbeiterwohlfahrt gekommen. Ja, ja. Die INSPE, sagt ihr vielleicht was? Nee, sag mir jetzt nichts, aber... Das ist intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Ah ja, okay. Und dadurch hat man mir halt eine Wohnung vermittelt. Sehr gut. Ja. Und was ist so mit Beruf oder Schulausbildung? Was machst du? Also ich habe als Schulausbildung habe ich die Fachoberschulreife. Berufsausbildung habe ich Kfz-Servicemechaniker gemacht, Kfz-Mechatroniker. Und abgeschlossen auch? Abgeschlossen auch. Ja, super. Und hast du einen Job? Das ist eben der Fauxpas in der ganzen Geschichte. Im Moment nicht? Im Moment nicht, dank der Wirtschaftslage. Na gut, aber immerhin hast du die Ausbildung gemacht und hast einen ordentlichen Schulabschluss. Das ist ja schon mal gut. Ja, das stimmt. Ja. Allerdings, ja. Ja. Das heißt, du hängst jetzt viel rum und bewirbst dich und ja. Genau, man wartet, ja, doch. Man wartet ab dann. Genau, man wartet ab. Also Sascha, zu dem Grundproblem. Ist es denn für dich möglich? Hast du denn eine Idee, wie du die Adresse rauskriegen könntest von deinem Bruder? Hör mal zu, wenn man sich bei den Kopf gesetzt hat, ne? Ja, dann natürlich. Kann man das auch schaffen. Sehe ich auch so. Weil ich will nicht, gibt's nicht. Ich kann nicht, gibt's auch nicht. Ja. Also man muss wollen und dann schafft man das auch. Guter Grundsatz, guter Lebensgrundsatz, finde ich, ja, auf alle Dinge bezogen. So. Das ist wirklich so, weil überleg dir mal, du möchtest zum Beispiel was erreichen bei irgendeiner Person. Mhm. Entweder nervst du die Person die ganze Zeit oder bringst dir halt gute Argumente entgegen und überzeugst sie dadurch. Aber du würdest es auf jeden Fall schaffen, wenn du nur willst. Okay, dann bin ich sehr optimistisch, dass du ihn erreichen wirst. Das auf jeden Fall. Und so, Sascha. Dank deines guten Ratschlags werde ich es auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich wünsche dir viel Glück und dass das eine gute Sache wird. Vielleicht ist das ein Beginn einer guten neuen Verbindung. Ich würde es dir sehr wünschen. Dankeschön. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne, Sascha. Domian. Alles Gute. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Henrik Hage und morgen sind wir wieder da, natürlich. 1 Uhr Radio 1 Live und ich glaube morgen auch ganz pünktlich im WDR-Fernsehen. Dann auch wieder mit einer offenen Themenrunde. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Da sind die Leitungen dann von den Kollegen geschaltet und eure Anrufe werden entgegengenommen. Oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt Tschüss, bis morgen.